Hey, wer bist denn du? Was machst denn du hier drin? Das Museum hat schon seit einer Stunde zu. Du bist doch keiner vom Personal, oder? Was schaust denn so? Bist voll drauf, oder was? Na geil, ein Junkie, der am Ausrasten ist. Ausgang. Heim. Aha, okay, ist in Ordnung. Du kannst ja dann raus, wenn der Schließbulle seine Runde gedreht hat. Wenn du raus willst, ist okay. Mir ist das nur recht, wenn du abziehst. Wie bist du überhaupt reingekommen? Dir sieht man doch auf 100 Meter an, dass du dir was reingeknallt hast. Solche lassen sie doch sonst hier gar nicht rein. Nicht mal heute. Heim. Na, was ist? Passt dir was nicht? Dass ich hier bin oder wie? Ich meine, ich könnte auch ohne dich auskommen. Bist du auf einem Cocktail oder was? Jetzt hör schon auf, so zu schauen, du Arschloch. Das hier ist mein Platz, verstehst du? Blöde Sau. Dicht bis in die Haarspitzen. Ach, Scheiße. Weil die Idioten beim Eingang nicht aufpassen, welcher Schrott hier reinkommt, hab ich dich jetzt am Hals. Hey, oder hast du dir dein Zeug erst hier reingestellt? Ausgang. Ja, ich kenne solche Typen wie dich. Komplett weggetreten und dann werden sie auf einmal geil wie die Affen. Der Mathe hat Dienst. Ach, der hat seinen Hund dabei. Heim. Der Hund ist ein Scheißviech. Ich hab Schiss vor Hunden, verstehst du? Hund! Wuff, wuff, wuff! Ach ja, der ist auch ganz scharf auf Chunkies, klar? Brrr. Ach ja, ist schon gut, jetzt zuck bloß nicht aus, ey. Cool, es passiert dir ja nix. Der Hund ist da draußen und da bleibt er auch, wenn wir ruhig sind. Hast du nicht irgendwas dabei, was dich wieder runterbringt? Hör auf! Pass auf, da draußen, das ist ein Arschloch, ja? Der holt sofort die Bullen. Ich habe keinen Ausweis und dich nehmen sie sich sowieso mal ordentlich vor. Und morgen, wenn du wieder was mitkriegst, wachst du auf im Spital und die erzählen dir, du bist hingefallen, verstehst du? Und wie du drauf bist, unterschreibst du doch alles und diese Wichser bessern ihre Quote auf. Dann bist du doch sofort der Wahnsinnsdealer, Mann. Du verstehst nix, was? Ach, bist komplett drüber. Na, solange du ruhig bist, ist mir das scheißegal. Also merk dir. Wenn die dich erwischen, ja, dann bist du dran. Also. Sch. Na, was ist? Na, komm. Na, bring's. Na, bring's, geh mal. Ja. Na, brav ist er. Ja, so ist brav. Na, gib her. Na, gib her. Na, aus, hab ich gesagt. Aus. Gib her, Roller! Ja, dumm, was das pariert, gibt's das drüber. Ja, so ist es. Na, geh mal, komm. Na, komm. Okay, er ist weg. Jetzt schau nicht so. Schlaf lieber. Alarmstufe Rot beendet. Der kommt nur mal einmal vorbei und dann ist er schon besoffen. Und bis hierher kommt überhaupt nie einer von denen. Das Behindertenklo ist zu weit vom Schuss. Um die Ecke gehen die nicht mehr. Hier kontrollieren sie nicht wirklich. Hier gibt's ja nichts zu klauen. Hey, weißt du überhaupt, wo wir sind? Das ist ein Museum, du Giftkugel. Museum für Ethik. Und du hockst auf dem Behindertenscheißhaus. Und jetzt würde ich gern pennen, okay? Ausgang. Hör zu, du kannst ja gern verschwinden. Aber dann beschwer dich nicht, wenn die Bullen aufkreuzen, wenn du da draußen rumkriechst und die dich dann verdreschen, ja? Die mögen ja keine Freaks wie dich. Wär besser, du bleibst die paar Stunden bis zum Putztrupp. Die sind okay, die lassen dich raus, wenn du nett bleibst und nichts vollkotzt. Die wollen auch mit dem Bullen nichts zu tun haben, weißt du? Leg dich hin, ja? Aber bleib, wo du bist. Ich hab keine Lust, mit dem Junkie zu vögeln, klar? Also relax und leg dich hin. Ich mach jetzt das Licht aus. Hey, was ist? Drehst du durch jetzt? Hey! Ist ja alles klar. Licht, ja, ist klar. Ruhig, ruhig, hey, ist nicht, okay. Nicht. Mag heim. Okay, ich lass es an. Na, was schaust denn wieder so? Du kapierst überhaupt nichts, hm? Kapierst gar nicht, was hier abgeht, blöde Sau. Ach, solche wie du machen nur Troubles. Bis du dir mal den Goldenen setzt, ja? Aber nicht hier, das sag ich dir. Ich hab schon genug Scheiße am Hals, Mann. Heim. Ach, du nervst. Wie heißt denn du eigentlich? Weg. Tja, das ist ja krass. Ich pack's nicht. Da sitze ich am Scheißhaus vom Österreichischen Museum für Ethik mit einem Junkie, der nicht mal seinen Namen kennt. Ist das typisch für euch Wiener? Na, was soll denn das jetzt? Na komm, jetzt krieg dich wieder ein, ja? Das ist jetzt ganz sicher nicht drin, dass du hier jetzt eine Nummer abziehst. Steck deine AIDS-Null wieder ein, du Wichser. Ach so. Hey, kannst du das nicht irgendwie ankündigen? Du bist doch nicht allein hier, ey. Ich hoffe, das war's dann aber. Die Luft ist hier drin schon schlecht genug. Ausgang. Na fein. Und, was ist mit Händewaschen? War ein Witz. Ham. Na, vielleicht bist du ja ganz okay, wenn du clean bist. Schaust aus, als ob es dir ganz gut geht. So außen herum. Innen drin geht's ja den meisten beschissen, oder? Da hilft die ganze Ethik nichts. Weder hier noch draußen. Ham. Das ist wie bei euren Statuen hier im Museum. Die sind auch alle hohl. Aber außen Formel 1, hochglanzpoliert. Ausgang. Aus Stahl, so wie die glänzen. Ausgang. Medizinischer Stahl wahrscheinlich. Ja, leicht sauber zu kriegen. Stahlstatuen im Museum für Ethik. Jederzeit bereit für die ethische Säuberung. Ja, ja. Die sind immer clean. Im Gegensatz zu dir. Drum stehen die auch alle hier drin rum. Draußen im Park könnten die nicht überleben. Der Hochglanz wäre in der Woche weg, bei all den Tauben. Draußen scheißen sie auf die hohle Ethik. Ach, klingt gut, was? Ausgang. Hey, was ist denn das? Gehört das dir? Was ist das? Behindertenausweis? Aha, so ist das. Also das heißt, du kommst nie mehr runter von deinem Trip? Scheiße. Das meinst du also mit Ausgang? Ihr habt Ausgang und die haben dich vergessen. Ludwig Gritznitsch. Ausgang. Sei froh, dass du deinen Ausweis hast, Ludwig Gritznitsch. Solche mit deinem Namen würden sie hier ja überhaupt gern in Heime schicken oder über die Grenze. Ihr habt ja immer wieder eure kleinen Führer, nicht wahr? Die da rummotzen in den Bierzelten. Die Bierzelte, die habt ihr ja von uns. Die Führer baut ihr euch immer wieder selber. Heim? Ja, ja, heim. Brauchst dich nicht zu fürchten, wenn sie dich hier finden. Du freust dich wahrscheinlich drauf, wenn sie dich in dein Heim zurückbringen, Heim. Genau, freust dich. Für dich ist das kein Eingesperrtsein. Du bist ja schon eingesperrt, In deinem Kopf. Aber das sind ja alle, irgendwie. Mag heim. Darum schlagen sie sich ja manchmal die Schädel ein, weil sie rauskommen wollen. Wäre toll, wenn man alles machen könnte. Ich meine, na eben raus aus dem eigenen Kopf. Ich habe mir oft vorgestellt, wie das wäre. Aus dem eigenen Kopf raus und in die Köpfe von den anderen rein. Stell dir vor, dann brauchst du nichts mehr. Kannst alles miterleben, was du dir nur vorstellst, was du nur willst. Und wenn es dir nicht gefällt, weiter in den nächsten. Oder heim in den eigenen. Heim. Heim. Ausgang. Dir würde das ganz gut tun. Raus aus deinem Kopf mit dem ganzen Durcheinander. Irgendwo ist nämlich deine Festplatte im Arsch, Ludwig. Ich glaube, dein Programm funktioniert wahrscheinlich recht gut, aber irgendwo ist deine Hardware nicht ganz fertig. Ich habe mal ein halbes Jahr EDV gehabt. In der Schule. Also viel habe ich davon nicht mitgekriegt, aber das mit der Hard- und Software, das ist doch genauso wie bei uns. So richtig menschlich. Da gibt's die Firmencomputer, die besonders wichtigen, mit ihrem Netzwerk, die alles checken. Das sind aber nur ein paar, ja? Die meisten, das sind nur Personal Computer oder Heimcomputer, die zu Hause kochen und die kleinen Laptops aufziehen. Und dann gibt's eben solche wie dich. Defekte und Testgeräte. Und wie mich. Unverkäuflich. Falsche Programmierung. Vielleicht sind wir beide Testgeräte. Die nennt man Dummies. Schreibt sich Dummies. An uns testen sie das System. Mark Heim. Du wärst gern ein Heimcomputer, was, Ludwig? Ludwig? Ja, ja, das bist du. Ludwig. Ludwig Gritznitsch. Schau mal, da ist ein Spiegel. Das bist du. Ah! Hey, Ludwig, was siehst du denn im Spiegel? Hm? Schau mal, da sind wir zwei. Ludwig und Bibi. Ich bin Bibi. Verstehst du? Bibi. Ich heiße Bibi. Mark Heim. Na, was siehst du denn, wenn du in den Spiegel guckst, Ludwig? Du schaust da irgendwie dahinter. Das ist alles leer, oder? Heim. Du kannst nicht sagen, was du siehst? Hm? Du bist ein Baby, Ludwig. Ein irres Baby, das vom Mond kommt. Weißt du, von woher ich komme? Von Ingolstadt. Das ist in Bayern. Dort gibt's das Bayerische Armeemuseum. Vielleicht fahrt ihr mal alle nach Ingolstadt, du und dein Heim, und wir treffen uns im Klo vom Armeemuseum. Hm? Obwohl, dort kontrollieren sie alles. Sogar das Behindertenscheißhaus. Wenn sie überhaupt eins haben. Bei der Armee haben solche wie du ja nichts verloren. Hm? Das sind nämlich richtig gefährliche Irre, die bei der Armee. Nicht so harmlos wie du, Ludwig. Ludwig. Ja, in Bayern, da haben wir auch viele Ludwigs, Ludwig. Du würdest gar nicht auffallen. Vor über 100 Jahren, da hatten wir einen Ludwig gehabt in Bayern. Der war König. Und der war auch verrückt. Nicht so wie du, aber irre genug. Verstehst du? Heim. Vielleicht warst du mal der verrückte Ludwig und es hat dir so Spaß gemacht, dass du dabei geblieben bist. Reinkarnation und so. Und jetzt willst du heim nach Bayern. Wärst du gerne König, Ludwig? Ah, ihr habt ja hier keine Könige gehabt. Das war ja bei euch kaiserlich-königlich. Eins allein genügt ja nicht. Vielleicht bist du ja sogar ein kaiserlich-königlicher Rest. Die haben ja gerne in der Familie geheiratet, werden die Kinder ja angeblich gestört davon. Vielleicht hat einer von euren durchgeknallten Kaiserkönigen was mit einer Köchin gehabt und du bist der Urenkel und hast einen kaiserlich-königlichen Hammer. Hm? Das gibt's. Vererbung. Mark Heim. Hast du Kinder, Ludwig? Nee. Solche wie du kriegen keine Kinder. In der geschlossenen. Es hat doch getrennte Abteilungen, oder? Oder habt ihr Frauen? Was ist denn mit den Idiotenfrauen? Gibt's doch, oder? Ficken die mit euch? Hast du schon mal mit einer Frau? Oder mit einem Mann? Können solche wie du überhaupt schwul sein? Oder spielt das überhaupt keine Rolle? Es gibt ja auch keine getrennten Klos für euch. Und keine Gummiautomaten in den Klos. Sauber, steril, kaiserlich-königliche Unisex-Toilettenkultur. Hm? Vielleicht kriegst du keinen hoch. Kriegst ja sicher Medikamente, so wie im Gefängnis gegen den Sex. Hm. Ich wette, ihr bekommt was ins Essen. Dass ihr, wie sagt man, ruhig gestellt werdet, oder? Ach, jetzt schaust du wieder. Verstehst nicht, was ich sage, hm? Ausgang, Mark Heim. Ich habe auch keine Kinder, Ludwig. Obwohl, das wäre vielleicht ganz gut. Es heißt ja, dass viele Kinder gar nicht so werden wollen wie ihre Alten. Die Kinder von Tellerwäschern haben viel bessere Chancen zum Millionär wie die Tellerwäscher selber. Vielleicht solltest du doch Kinder haben, Ludwig. Die wären dann vielleicht Genies. Nobelpreisträger, hm? Vielleicht würden dann die Statuen von deinen Kindern mal hier im Museum stehen, bei euren anderen wichtigen Statuentypen. Innen hohl, aber außen glänzt alles. Geil, eure Künstler. Die machen alles so hohl. Da hat noch genug Platz. Die Statuen hier drin von euren österreichischen Heiligen und Politikern, alle hohl, sodass man hinten hineinkriechen kann, wenn man sich klein macht. Aber du würdest das nicht schaffen. In deiner Dämlichkeit kannst du dich nicht so klein kriegen, dass du in den Freud hineinpasst, oder? Ich versteck mich immer im Freud. Ausgang. Den haben sie sitzend gebaut. Ist beinahe bequem in dem Freud. So, schau mal. Na, das ist ja gar nicht so komisch. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie oft ich schon hier war? Seit der Eröffnung jeden Samstag. Die Eröffnung war an einem Samstag. Seither ist jeden Samstag freier Eintritt. Touristen und Familien. Die kriegen eure Ethik gratis zu sehen. Musst bloß aufpassen, dass du nicht auffällst. Sonst ist der Eintritt verboten, auch wenn er gratis ist. Seit der Eröffnung bin ich jeden Samstag hier. Seit dem 20. April. Da haben sie es eröffnet, euer Museum. Hätte ja schon im März passieren sollen, aber hier geht ja nichts so schnell. Aber ihr habt ja für jeden Tag irgendeinen Kaiser oder Dichter, dem ihr so eine Eröffnung widmet. Werdet für den 20. April auch einen österreichischen Heiligen gefunden haben, was? Museum für Ethik, hä? Hm? Weißt du, was Ethik heißt, Ludwig? Ausgang. Ist gar nicht so schwer, mit dir zu reden, Ludwig. Du kapierst einfach überhaupt nichts. Hm? Aber ist besser als mit anderen Typen, die ich so kenne. Du tust wenigstens nicht so, als ob du alles weißt. Bei dir ist alles einfach. Du bist ein Idiot. Du bist, wie du bist. Du kannst nichts dafür. Keiner gibt dir Schuld daran, dass du so bist, wie du bist. Hast Glück, dass du heute auf der Welt bist. Früher haben sie gesagt, dass einer wie du es wahrscheinlich so verdient. Gottes Urteil, verstehst du? Meine Großmutter hat das noch gekannt. In Bayern, da haben sie viel mit Gott, Ludwig. Oder in Indien. Dort glauben sie auch an Reinkarnation. Die Krüppel und Idioten sind dort solche, die in ihren früheren Leben Scheiße gebaut haben, ja? Im Arschlöcher waren. Warst du in einem früheren Leben Politiker, Ludwig? Für dich spielt das ja alles keine Rolle. Leute wie dich pflegen sie ja im Heim. Ihr seid zwar immer noch im Arsch, aber ihr seid wie diese Bakterien, die jeder im Arsch hat. Darmflora. Hast du schon mal was gehört? Ha? Weißt nicht, was Flora ist, was? Flora. Das hat was mit Blumen zu tun. Die Blumen heißen auch Flora. Blumen im Arsch. Leute wie du, ihr seid die Blumen im Arsch der Gesellschaft. Für euch machen sie dann kleine Gärten, die sie umzäunen und schön schmücken mit Gartenzwergen und Waschbetonplatten und schönen geraden Wegen. Da können sie dann zeigen, dass sie zivilisiert sind. Aber das Ganze ist und bleibt eben im Arsch. Ja, ja. Heim? Ja, später. Mach keinen Stress, Ludwig. Du, ich verrate dir was, weil du es nicht weiter sagst. Ich war auch schon mal in so einem Heim. Heim? Ja, genau. Nach einem Unfall, verstehst du? Bin ausgeklinkt. Das gibt's. Vielleicht war es ja auch bei dir ein Unfall. Da bleibt was hängen. Das verheilt nie so ganz. Was glaubst du, warum ich hier sitze? Weg! Ja, genau, der Hund. Der weiß, dass wir hier sind, der Hund. Der riecht uns. Aber der Bulle, der ist schon so besoffen um die Zeit. Der kriegt nichts mehr mit. Mark, Ham. Was glaubst du, was passiert, wenn sie uns beide hier drin finden? Ich meine, du wärst fein raus. Du wärst von der ungemütlichen Nacht im Scheißhaus gerettet und sie bringen dich mit Ehrengeleit heim ins Heim. Mark, Ham. Ja, Mark auch heim. Hab aber keins. Und ich bin noch dazu Ausländerin. Keine gültigen Papiere, kein ordentlicher Wohnsitz, keine ordentliche Beschäftigung. Und ihr habt doch hier die ordentliche Beschäftigungspolitik, oder nicht? Genau, Ludwig, spül die Scheiße runter. Nützt aber nichts. Die kommt immer wieder hoch. Ausgang. Ja, ich weiß, du hast heute Ausgang. Weißt du überhaupt, was heute für ein Tag ist? Hm? Der 26. Oktober. Na, Ludwig? Mark, heim. Nahe dran. Nationalfeiertag. Euer Nationalfeiertag. Das muss ich dir als Fastpiefke erst erzählen? Am Nationalfeiertag haben bei euch also die Idioten Ausgang und werden im Scheißhaus vergessen. Und so lernt man sich kennen. Ein geiles Land. Zum Wohlfühlen. Da gibt's doch auch bei euch so ein Theaterstück. Kein Platz für Idioten. Das haben sie sogar mal bei uns in Bayern gespielt. Ist ein K zu viel im Titel. Und jetzt, wo ihr in der EU seid, ist das überhaupt der große Preis für Touristen wie mich. Endlich ist man wer. Auch ohne Wohnung. Ich bin EU. Ich brauche bei euch keinen Pass. Macht was her, hm? Fühle ich mich richtig gut hier in eurem Museum für Ethik. Ausgang. Ich sag dir jetzt mal, was Ethik ist. Dazu verteilen sie diese tollen Prospekte. Ethik. Lehre vom sittlichen Wollen und Handeln des Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Normen und Maximen der Lebensführung, die sich aus der Verantwortung gegenüber anderen herleiten. Klingt geil, was? Und da drin sind wir beide. In dem Museum. In einem geschützten Raum, in den bei Nacht keiner kommt. Heim. Solche wie dich braucht das Land. Die einfach nur heim wollen. Heim? Wäre besser, wenn ich jetzt rausgehe. Mit dir wird's mal zu stressig. Ich kriege wieder in meinen Freud, bevor die Putzkolonne kommt. Also, Ludwig, mach's gut in deinem Heim. Ich schätze mal, wir sehen uns nicht wieder. Bibi. Nicht Ausgang. Nicht. Ausgang. Eine Autorenproduktion von André Blau. Mit Barbara Wolflingseder und André Blau.